Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ihr seid da, das ist schön, wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, das ist ganz einfach, wählt diese Nummer hier 0800 5678 111. Und diese Nummer hat gewählt der Ingo, und Ingo ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Ingo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein ziemlich flaues Gefühl in der Magengrube. Weil du ein bisschen aufgeregt bist. Ja, weil ich aufgeregt bin, ja, Domian zu sprechen, dem Domian. Naja. Andererseits natürlich auch so ein bisschen wegen meines Themas. Erzähl. Und zwar ist das das Thema, was du so ungefähr vor 3 Wochen hattest, Selbstmord. Ja. Ich habe vor 14 Jahren jetzt rund einen Selbstmordversuch überlebt. Mhm. Wie du unschwer erkennen kannst. Ja, ich deute so in die Richtung, ja. Du hast es überlebt. Ja, und zwar war das also... Was ist da vorgefallen vor 14 Jahren? Ja, vor 14 Jahren, ich hatte also meinen ersten Job, habe mich da also auch sehr wohl gefühlt, habe nur in meiner Firma leider totalen Blödsinn gemacht, ich habe also was mitgehen lassen und das ist dann rausgekommen. Was hast du mitgehen lassen? Das waren Kleinigkeiten, es waren kleine Elektronikartikel. Ach so, Kleinkram, für die es sich gar nicht gelohnt hätte, eigentlich ein Risiko einzugehen. Also im Nachhinein betrachtet, könnte ich mir dafür noch mehr in den Darm beißen, als für alles andere. Mhm. Na jedenfalls, wie es sein sollte, es ist rausgekommen, durch wiederum eine unglückliche Fügung. Mein Chef hat mich darauf angesprochen und meinte dann zu mir, ja, wir würden ganz gerne mal zu dir in die Wohnung fahren, mal gucken, was da so alles ist. Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich. Ja. Da ist dann auch noch einer vom Sicherheitsdienst aus der Firma mitgefahren. Mhm. Wir sind also so die 50 Kilometer von meinem Arbeitsort zum Wohnort, meinem damaligen Wohnort, gefahren. Und da wurde es mir dann also schon langsam flau in der Magengrube. Weil du die Sachen zu Hause hattest? Ganz offensichtlich. Mhm. Ich wusste also ganz offensichtlich, was da auf mich zukam. Mhm. Wie war das denn überhaupt aufgeflogen, dass die dich in den Verdacht bekommen haben? Ja, das weiß ich heute bis heute noch nicht, ob man mir da also eine Falle gestellt hat oder ob das wirklich ein dummer Zufall war. Ach so. Aus unserer Abteilung ist ein Teil verschwunden, was ich mir also vorher offiziell ausgeliehen hatte zur Probe. Und dieses Teil ist also dann am dem Morgen, wo das Ganze aufgeflogen ist, aus der Abteilung verschwunden. Eine Kollegin hat es bemerkt, ist zum Chef gegangen, naja, und dann entwickelte sich das. Ja, so, jetzt warst du mit deinem Vorgesetzten oder Kollegen auf dem Weg zu dir nach Hause. Ja, und wie gesagt, da kam dann so einiges dann schon bei mir ins Schleudern. Mhm. Ich habe mir dann also gedacht, mein Gott, hast du hier gerade jetzt eine neue Wohnung genommen, teuer, Familie, naja, was man in dem Augenblick alles so denkt. Mhm. Wir waren also kurz und gut in meiner Wohnung. Die haben sich umgeguckt, haben natürlich auch die Teile gefunden, weil sie offensichtlich waren. Ja, und dann brach also die Welt für mich total zusammen. Dann hast du aus Scham, aus Verzweiflung einen Selbsttötungsversuch unternommen? Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich bin in meine Küche gegangen, habe mir eins meiner großen Fleischmesser genommen. Ich bin also nebenbei passionierter Koch. Mhm. Aber die waren dann schon wieder weg, die Kollegen? Nee, die waren noch da. Die waren noch da? Die waren noch da und haben also dann beratschlagt, was sie denn mit mir am Sünder anfangen sollten. Mhm. Kurz und gut, ich bin in meine Küche gegangen, habe mir eins meiner Fleischmesser genommen, gute 25 Zentimeter lang, und habe mir das also nach Harakiri-Art in den Bauch gestoßen. In den Bauch gestoßen? Ja. Wie man das denn so gut aus alten Samurai-Filmen kennt, damals ist das ein bisschen naiv. Ist das heftig? Ist das heftig? Das ist ja wirklich wie in einem Krimi. Nebenan ist der Kollege und der Chef, die haben dich auf frischer Tat quasi ertappt und du gehst in die Küche und rammst dir ein Messer in den Bauch. Ja, weil absolut bei mir alles runter und drüber ging. So, dann haben die das doch wahrscheinlich ganz schnell bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Die haben es dadurch bemerkt, dass ich es ist nicht gerade schmerzlos sowas. Du hast geschrien. Ich habe geschrien. Ja. Und zwar wahrscheinlich ziemlich laut, also später eben lange Zeit danach haben mir meine Nachbarn erzählt, sie haben es gehört, ne? Also im Nachbarhaus. Mhm. Naja, die also nun beide in heller Aufregung. Mhm. Ich war also bei vollem Bewusstsein, muss ich dazu sagen. Mhm. Hast irre Schmerzen wahrscheinlich gehabt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Witzigerweise überhaupt nicht. Aber warum hast du geschrien, wenn du keine Schmerzen hast? Ja, um also diese Schwelle zu überwinden. Mhm. Ach so. Mhm. Das kostet ja, ich meine, das macht man nicht so, als würde man sich morgens rasieren. Mhm. Du bist das da war einfach eine Befreiung irgendwo, ja. um diese Schwelle rauszukriegen. Ja. Du bist ja ins Krankenhaus gekommen, vermutlich? Bin ins Krankenhaus gekommen, immer noch bei vollem Bewusstsein. Ich muss dazu sagen, ich habe also eine Narkosemittelresistenz. Das heißt, bei mir wirken also weder Beruhigungs- noch Narkosemittel. Wie, die stärksten Narkosemittel wirken bei dir nicht? Es gibt nur ganz ein, zwei Narkosemittel, die bei mir eine Wirkung haben. Als du ins Krankenhaus eingeliefert wurdest, steckte das Messer da immer noch in deinem Bauch? Ja, steckte noch brav und schön 25 cm tief da drin. Gleich in den OP wahrscheinlich? Gleich in den OP, Maske auf. Mhm. Ich konnte dem Arzt natürlich nicht sagen, guter Doktor, Sie brauchen Halothan bei mir gar nicht zu versuchen. Das ist so das Standard-Narkosemittel. Wirkt bei mir nicht. Ich kriegte also mit, dass der Doktor hinter mir stand, der Anästhesist, und sagte, wir kriegen den Kerl nicht tot. Auch sehr beruhigend, wenn man da liegt mit dem Messer im Bauch. Wir kriegen den Kerl nicht tot, ja. Die spielten dann also so ihre schöne Operationssaalmusik, und dann, nachdem sie merkten, also Halothan wirkt nicht, dann kriegte ich was anderes und war weg. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum der Ingo mich heute anruft und nach 14 Jahren mir das erzählt. Hat das einen Zusammenhang mit deinem heutigen Leben? Also man hat dich dann gerettet, wie wir sehen und hören? Ja. Ich hab ein halbes Jahr lang eine Therapie gemacht, hab mein Leben total umgekrempelt. Nur was ich nicht gemacht habe, ist, mich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Trotz Therapie? Trotz Therapie. Mhm. Es war so, dass ich also damit leben konnte. Mhm. Ich hatte meine dicke Narbe auf dem Bauch und das war's dann. Aber diese eigentliche Auseinandersetzung mit dem ganzen Vorgang, die ist eigentlich erst in den letzten zwei Jahren bei mir abgelaufen. Und warum ich heute Abend anrufe, das kann ich dir auch ganz genau sagen. Ja. Ich bin hier in meiner Umgegend sehr bekannt. Und es ist für mich auch ein gewisses Risiko. Aber auf der anderen Seite sehe ich es auch als Chance für mich und vielleicht auch für andere, sich mit so einem Geschehen auseinanderzusetzen. Ich habe nämlich gleichzeitig aus dem ganzen Vorgang auch eine unheimliche Stärke gezogen. Meinst du, sich damit auseinandersetzen? Meinst du damit, sich auch dazu zu bekennen? Sich dazu zu bekennen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn die Leute dich jetzt, entschuldige, wenn ich nochmal unterbreche, wenn die Leute dich jetzt erkennen an der Stimme, ist dir das sogar recht, weil es zu deinem Leben dazugehört? Ja, weil ich jetzt endlich sagen kann, gut, das ist passiert, das ist ein Teil meines Lebens aber auch gewesen. Ist ein Teil meines Lebens. Mhm. Ich werde da bis zu meinem letzten Atemzug mit leben. Ich hab die Erinnerung auf dem Bauch. Und ich habe auch keine Lust mehr, da jetzt irgendwelche Geschichten. Ich habe mir wunderschöne Geschichten darüber ausgedacht, gerade wenn man irgendwie im Schwimmbad ist oder in der Sauna oder wie auch immer. So eine Narbe ist nicht zu übersehen. Also du hast viele Jahre das verlogen, das Ganze, ne? Es war verlogen, es war ein Teil Selbstschutz für mich. Auf der anderen Seite habe ich jetzt, wie gesagt, so in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich doch unterschwellig eine unheimliche Kraft gewonnen haben. Es ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft ein großes Makel, einen Selbsttötungsversuch unternommen zu haben. Da wirken Jahrhunderte der Ächtung noch immer nach. Ich weiß noch, früher wurden Menschen, die sich selbst getötet haben, auf einer Randzone des Friedhofs beerdigt. Ja, sowas, wie schrecklich. Wie schlimm. Ja. Ohne alles. Ja. Ich habe in der Zeit eine ganz andere Sicht des Lebens gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt mit offensiver um und bekenne mich auch dazu, und das ist nun mal passiert? Das wird daher, wie gesagt, weil ich sehe, dass mein Leben für mich unheimlich wertvoll ist. Ich erlebe jeden Tag eigentlich neu und ganz anders. Und viel bewusster. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder eine ganz andere Einstellung zum Tod bekommen. Einerseits kann ich sagen, ja, okay, der Tod ist unausweichlich. Ich habe also früher, wenn ich so zurückdenke als Jugendlicher oder junger Erwachsener, habe ich eine Heidenangst vor dem Tod gehabt. Ich konnte es mir also nicht vorstellen. Ich konnte auf keine Beerdigung, egal ob Verwandtschaft oder Bekanntschaft oder was auch immer, ich konnte auf keine Beerdigung gehen. Ich konnte mir meinen eigenen Tod nicht vorstellen. Heute kann ich es. Andererseits, wenn ich also so Berichte höre, zum Beispiel über Hinrichtungen in den USA, da kann ich nicht zwei Minuten zuhören. weil ich weiß, wie es ist, wenn man vor dem Tod steht. Durftest du eigentlich damals wieder in dem Betrieb arbeiten? Nein. Das wollte ich auch gar nicht. Wie gesagt, ich habe damals also vielleicht auch aus einer Panikreaktion heraus meine Zelte also in der Gegend total abgebrochen. Ich bin also hunderte von Kilometern weggezogen, habe mir ein vollkommen neues Leben aufgebaut und bin dann erst Jahre später wieder zurückgekommen. Sehen wir mal diese Geschichte, die du erzählt hast, die deine Geschichte ist, wirklich auch, du hast das gerade auch so formuliert, vielleicht auch für andere Leute, die Ähnliches erlebt haben, so ein bisschen als Impuls, dass man damit öffentlich und offensiv umgehen sollte. Ich weiß, wie schwer es ist, ja, natürlich. Mit so einer Sache auseinanderzusetzen. Ich habe, wie gesagt, über 10 Jahre dazu gebraucht. Was meinst du, was für eine Wirkung das hat? Das weiß ich von vielen Briefen und aus anderen Themenbereichen, auch wenn Leute so etwas hier bei mir in der Sendung erzählen. Wie viele sich damit identifizieren und dadurch dann auch eine Konsequenz in ihrem eigenen Leben ziehen. Und wenn es einfach nur ist, über sich selber mal ein bisschen intensiver nachzudenken und über das Geschehene, also, was man da erlebt hat, mit sich selber erlebt hat. Man kann sich Türen öffnen, wenn man es will. Mhm. Dir geht es gut, das freut mich sehr. Und dir geht es prima. Ich hoffe, dass es auch mittlerweile zum Kollegen von dir avanciert, deshalb sagte ich auch. Ah ja, man erkennt dich an der Stimme. Wahrscheinlich man erkennt mich garantiert an der Stimme. Gut, Ingo, ich wünsche, dass es so bleibt. Ich wünsche Erfolg im Leben, im Beruf. Du bist wahrscheinlich Radiomoderator, ne? Genau. Ich habe die Branche jetzt gewechselt. Achso, na gut. Alles Gute und viel Erfolg. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Margot, 46 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Margot. Hast mich auch zu später Stunde angerufen. Ja. Ich habe letzte Woche die Sendung mit angehört, wo die Frau das Kind begleitet hat in den Tod. Das war am Freitag, ja. Ja, genau. Hat eine Mutter erzählt von dem sehr schlimmen Krebsleiden ihres 4-jährigen Sohnes. Ja. Und von dem Sterben. Ja, und das hat bei mir ungemein was ausgelöst. Ich bin das erste Mal seit dem Tod von meinem Sohn an meinen Schmerz gekommen. Wann ist dein Kind gestorben? Das ist jetzt 10 Jahre her. Wie alt war dein Kind? Der ist gestorben eine Woche vor seinem 7. Geburtstag. Hatte er auch Krebs? Er hatte Leukämie, ja. Mhm. Und du hast das 10 Jahre mehr oder weniger verdrängt, den Schmerz? Es muss so gewesen sein, weil ich konnte darüber schon reden, aber ich habe keine Gefühle dazu gehabt. Und dann hörst du hier im Radio, im Fernsehen, so eine Geschichte von einer anderen Frau? Ja. Der so etwas widerfahren ist, was dir vor 10 Jahren widerfahren ist? Ja. Und du sitzt vor dem Fernseher? Und was ist da in dir vorgegangen? Es hat mich dermaßen berührt und ich konnte so richtig mal weinen. Mhm. Und wie soll ich sagen? Brach da nicht ganz viel Leid und Traurigkeit und Schmerz wieder auf? Ja. Der aufgestaut war vielleicht die letzten 10 Jahre? Ja, kann ich schon so sagen. Ja. Ich hatte zwar immer wieder so Albträume davon, aber dann war das nur in der Nacht und dann bin ich aufgewacht und dann konnte ich aber auch nichts richtig spüren dabei. War das gut, dass das aufgebrochen ist? Ich glaube schon. Wie hast du jetzt die letzten, das war am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ja. Wie hast du jetzt die letzten Tage verbracht? Mich hat es immer wieder beschäftigt, was alles hochgekommen ist und ich habe es auch am Montag schon probiert bei dir. Mhm. Durchzukommen, weil es mal einfach ein Bedürfnis war, auch noch was anderes zu diesem Thema zu sagen. Was möchtest du sagen? Was mir ein Bedürfnis ist, das ist mir nämlich mit meinem Kind so passiert, dass man überhaupt nicht als Beteiligter aufgeklärt wird, was nach dem Tod passiert. Was man mit dem toten Kind dann, was damit angestellt wird, was gemacht wird? Nicht, was mit ihm gemacht wird, sondern was, also ich müsste so sagen, ich war bei ihm die ganze Zeit und ich war ein Jahr lang mit ihm an der Uniklinik und ich habe ihn ein Jahr lang begleitet und als er dann tot war und mir das gesagt wurde, weil dann hört das Gerät auf und da kommt dieser bekannte Piepston, mhm. dieser lange, und dann kamen die Schwestern und der Arzt. Und warst du dabei, als er gestorben ist? Ja. Ja. Und dann haben sie zu mir gesagt, jetzt ist er tot. Und dann sind die wieder rausgegangen, alle. Und dann, oder besser gesagt, mich hat man gefragt, ob ich selber noch bei ihm bleiben möchte und ob ich das alles selber machen möchte, das Waschen und mhm. bis dann der Sarg kommt, der musste erst von meinem Wohnort geholt werden, von dem Beerdigungsinstitut. Mhm. Und dann... Darf ich fragen, ob der Kleine kurz bevor er gestorben ist, war er noch bei Bewusstsein? Er war bei Bewusstsein, aber das war ganz anders wie bei der Frau. Mhm. Also er konnte keine Berührung mehr ertragen. Mhm. Er hat nur immer wieder gesagt, lasst mich endlich in Ruhe. Also 4 Jahre und 7 ist ja auch, auch noch ein großer Unterschied. Ja. War deinem Sohn als 7-Jährigen eigentlich bewusst, dass er sterben wird müssen? Hat er es verstanden, was das bedeutet, überhaupt sterben? Ja, er hat es ja von anderen Kindern miterlebt auf der Station. Ja. Die waren dann plötzlich weg. Die waren weg und man konnte den Kindern auch gar nichts vormachen. Die haben das untereinander, wenn die mal auf dem Flur waren, wenn sie so gut wieder von den Leukos waren, dass sie auf dem Flur konnten, dann wurde das einfach auch erzählt, oder die haben ein Wort von der Schwester aufgeschnappt oder von Angehörigen. Wie hast du denn als Mutter... Wie macht man denn einem so kleinen Kind, auch einem 7-jährigen Kind, den Tod begreiflich? Wie erklärt man, was tot ist? Er wollte das gar nicht wissen. Er hat nur mal, das war eigentlich ein bisschen anders. Er hat mich immer gefragt, warum muss ich sterben und nicht du? Und da gibt es keine Antwort drauf. Wie sagt man einem Kind, warum muss er sterben und nicht ich? Ja. Es war dein Sohn verstorben, die kamen rein und fragten, ob du noch da bleiben möchtest, ob du ihn waschen möchtest, herrichten möchtest. Hast du es dann gemacht? Ich und mein Mann, obwohl mein Mann, also mein geschiedener Mann, der war nicht mehr viel in der Lage zu tun. Mhm. Der ist, nachdem es geheißen hat, er ist tot, ist er zusammengebrochen innerlich. Jetzt hast du dein Kind da noch vor Ort betreut. Aber du hast vorhin gesagt, dich ärgert so sehr, dass du nicht weißt, was danach dann geschieht. Was meinst du genau mit danach? Es war so, ich habe ihn dann gewaschen und habe ihm seine Lieblingssachen angezogen. Mhm. Und wo ich gerade so fertig war, es war eh ganz komisch. Er war noch ganz warm und irgendwie kann man gar nicht begreifen, dass er jetzt wirklich tot ist, weil er noch warm war. Mhm. Und dann war ich fertig mit dem Umziehen und auf einmal kam lauter so komisch bläuliche Flüssigkeit aus seinem Mund raus. Mhm. Ich bin so erschrocken und ich habe einfach gedacht, er lebt doch noch. Mhm. Ja, und habe dann der Schwester die Klingel gedrückt und die kam dann auch und er sagte, ja, das sei ganz normal. Und ist dann wieder rausgegangen, ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so kann ich ihn ja nicht lassen. Mhm. Ja, und dann habe ich ihn wieder gewaschen, wieder umgezogen. Und dann war ich fertig und dann geschah wieder was ich auch nicht wusste. Dann hat er Kot und Urin weggelassen, ja. Dann ging das Gleiche wieder los, ja. Wieder ausziehen, waschen, wieder umziehen. Und es war einfach so, ich konnte irgendwie immer noch nicht begreifen, wie kann das alles funktionieren. Und du warst die ganze Zeit allein, da war keine Schwester, keine Pflegekraft bei dir. Nein. Und was dann noch ganz schlimm war, wir saßen dann noch mindestens eine Stunde oder so noch bei ihm dran und mussten auf den Sarg warten, ja. Und ich habe einfach innerlich gemerkt, ich möchte, dass niemand mehr anfasst, ich möchte das alles selber machen. Ja. Und dann kam der Sarg und den haben sie dann in den Raum reingebracht. In das Krankenzimmer. Ja, in das Krankenzimmer. Und dann haben sie den aufgemacht und dann ist der vom Beerdigungsinstitut wieder rausgegangen. Und dann wollten mein Mann und ich das Kind in den Sarg reinlegen, ja. Und beim Reinlegen haben wir gemerkt, der war unwahrscheinlich knapp vom Maß her. Mhm. Also wir mussten ihn wirklich ja fast reindrücken. Ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Und dieses Bild von diesem zu engen Sarg, das kam mir oft im Albtraum. Mhm. Ich habe immer gedacht, er hatte da drin gar keinen richtigen Platz. Mhm. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du seine Würde damit verletzt, ja, indem ja. du ihn da so reindrückst wie ja. in eine enge Dose? Ja, ja. Mhm. Ja. Wo ich gedacht habe, jetzt hat er nicht mal im Tod den Platz, wo er braucht. Mhm. Dann kamen die Männer von dem Beerdigungsinstitut wieder und haben den Sarg zugemacht? Den habe ich selber noch zugemacht. Und auch wo man den verschließt, so diese Schrauben. Mhm. Und dann haben sie ihn in diesem Bestattungsauto weggefahren. Und dann hast du den Sarg auch später nicht mehr aufgemacht, in der Leichenhalle zum Beispiel? Nein. Nein. Mhm. Ich weiß von diesem Zeitpunkt ab mehrere Tage überhaupt nichts mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was an der Beerdigung war. Ich habe keine Erinnerung dran. Bis heute hast du keine Erinnerung, auch nicht an die Beerdigung? Nein. Mhm. Nein. Das ist aber auch ein sehr schlimmes Zeichen, finde ich, Margot. Ja, ich weiß. Hast du danach? Du hast denn auch nie irgendetwas mit einem Psychologen gemacht? Oder? Doch. Doch, hast du? Ich war dann selber hinterher so kaputt. Und ich habe einfach keinen Lebenswillen mehr gehabt. Mhm. Und war dann in einer psychosomatischen Klinik 9 Monate. Mhm. Aber das Seltsame ist, ich habe dort alles Mögliche bearbeitet von meiner Vergangenheit, nur nicht den Tod von meinem Kind. Mhm. Ja. Und jetzt ist unsere Sendung gewesen und die Sendung hat bewirkt, dass das alles wieder hochkommt. Ja. Ja. Und dass es vielleicht Gott sei Dank hochkommt. Ja, ich bin, weißt du, ich bin irgendwo froh, dass ich endlich ein Gefühl dazu habe. Mhm. Ich konnte alles erzählen, aber ich hatte, das war wie wenn ich von einem Fremden erzähle, dem das passiert ist. Du hast gerade gesagt, dass du während der Sendung, während ich mit der Frau, mit der Mutter gesprochen habe, hast du geweint. Ja. Wie erging es dir dann danach, in der Nacht? Nicht gut. Nicht gut. Mhm. Eigentlich hätte ich da das Bedürfnis gehabt, zu reden mit jemandem. Mhm. Ja. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass du jetzt auch noch weiter das Bedürfnis eigentlich hast, eigentlich mit Leuten zu reden? Was mir eigentlich das größte Bedürfnis wäre, dass ich, also das ist jetzt 10 Jahre her und ich habe mit meinem jetzt geschiedenen Mann nicht einmal über den Tod von unserem Sohn gesprochen. Mhm. Aber ihr habt ein solches Verhältnis, dass ihr es könntet eigentlich? Nein. Nein, das nicht. Ich habe mich, das war auch mit dem Grund, dass ich mich von meinem Mann nach einem Jahr, nach dem Tod von unserem Sohn auch getrennt habe. Weil ihr nicht mehr miteinander reden konntet? Ja. Und du meinst, dass der Auslöser der Tod des Kindes war? Ja, es waren sicher auch noch andere Dinge, aber mit einem Menschen, mit dem man zusammen ein Kind hat, mit dem man über 20 Jahre zusammen war, und ich habe auch nicht erwartet, dass man da gleich drüber sprechen kann. Mhm. Aber irgendwann muss man doch miteinander mal darüber reden. Mhm. War das eigentlich euer einziges Kind? Ja. Ja. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass du heute eine Initiative startest und ihn mal anschreibst, ihn anrufst und ein Treffen vorschlagen könntest? Es ist ja so, er hat wieder geheiratet und hat wieder ein Kind. Und er hat nur einmal zu mir gesagt, er hat jetzt ein neues Leben angefangen. Mhm. Das heißt, du hast Angst, ihn damit vielleicht zu belästigen, in Anführungszeichen? Nicht zu belästigen, aber wo ich denke, ich bringe was vielleicht in diese neue Familie hinein, wo er vielleicht auf seine Art verarbeitet hat. Ich weiß es ja nicht. Ja. Ich habe der Mutter am Freitag auch einen Vorschlag gemacht, den hast du sicher dann auch mitgehört, ja, dass sie sich um all diese großen und tiefen und verzweigten Gefühle auszutauschen, an die Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern wenden soll? Ich war in so einer Gruppe. Du warst in so einer Gruppe? Ja. Mhm. Ich war dort und das war aber in diesem Zustand. Ich konnte dort erzählen, mhm, aber wie gesagt, ohne Gefühle. Mhm. Mhm. Und ich bin da oft hingegangen. Könntest du dir vorstellen, das heute vielleicht nochmal zu machen? Jetzt mit den Gefühlen? Ich würde mir an für sich so, was ich mir so wünschen würde, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das war ja diese Gefühle, wo ich da hatte, mhm, bei diesem, mhm, wo die Frau das erzählt hat, die waren so enorm stark. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe die auch wieder irgendwie abgestellt. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ja. Du weißt ja, dass ich immer Fachleute im Hintergrund habe. Ja. Ich würde sagen, wir brechen das jetzt mal hier in der Öffentlichkeit ab. Ja. Und rede doch in aller Ruhe mit meinem Psychologen, dem Ferdinand, jetzt noch weiter. Ja. Vielleicht findet ihr gemeinsam einen Weg oder habt gemeinsam eine Idee, wie du das fortführen kannst, was da in der Freitagnacht passiert ist. Ja. Und dass du einen guten Weg für dich findest. Ja, aber ich wollte einfach noch eins sagen, mhm, was mir ganz wichtig ist. Wenn jemand jetzt darauf vorbereitet wird, dass jemand stirbt, mhm, dass man einfach auch nach dem Sterben fragt. Mhm. Einfach nur mal, was passiert da? Was passiert hinterher? Das, mhm. Ich kenne so viele Menschen, die wissen das, mhm, nicht. Mhm. Und es ist so erschreckend, mhm, was dann passiert, weil man überhaupt nicht drauf gefasst ist. Mhm. Dass die Aufklärung einfach, mhm, das ist so ein Tabuthema. Deshalb auch, finde ich, sehr, sehr gut und so richtig, und dass du angerufen hast und das erzählt hast, Margot. Ja. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, der Ferdinand ruft dich an. Ja. Ich möchte nur sagen, es ist schön, dass du so einfühlsam bist. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja. Gut. Auf Wiederhören, Margot, und wir rufen gleich an. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir gleich 1.28 Uhr und wir machen eine kleine Pause. Wir haben 1.29 Uhr und 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, ob es nun ganz ernst und traurig ist oder vielleicht auch unterhaltsam oder politisch oder gesellschaftlich, was auch immer, könnt ihr das gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und mal wieder der übliche Hinweis, wenn ihr faxt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Das kommt immer wieder vor, weil wir euch dann ja auch nicht zurückrufen können, wenn wir euch zurückrufen wollen. Nochmal die Faxnummer 0800 5678 110. Verbunden bin ich jetzt mit René und René ist 31 Jahre alt. Ganze 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, das ist der René. Ja, ja. Deswegen grüßt du an, René. Hi, Domian. Also mir ist heute was passiert. Ich bin eigentlich ein Mensch, wo ich mir total treu ist in meiner Beziehung und tja, Das geht seit 2 Jahren eigentlich so zu. Und lebst du mit deiner Beziehung zusammen? Nein, wir leben getrennt. Also ist die Beziehung eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ein Mann. Und ja, wir leben alle ziemlich glücklich miteinander. Und ja, ich habe mich heute wieder mal mit einem Kumpel getroffen. Tja, und da ist es passiert, dass, ja, dass mir dann der sogenannte Ausrutscher passiert ist, dass ich mit einem Kumpel im Bett gelandet bin. Komme jetzt damit überhaupt nicht mehr klar. Ich bin auch während des... Heute war das? Ja. Ja, ich habe heute noch mit meinem Freund gesprochen und habe mich noch unterhalten mit ihm und ja. Mit diesem Kumpel ist aber früher nicht irgendwann mal was passiert, auch schon mal abgelaufen. Nee. Das ist eine ganz neue Sache. Ist der Kumpel schwul auch? Ja. Von wem? Wir kennen uns eigentlich seit 3 Jahren und ja, ganz gutes Verhältnis habe ich immer miteinander gehabt. Er war immer in einer Beziehung früher. Ja. Da hatte ich früher keine und dann so vor 2 Jahren bin ich dann in eine Beziehung gekommen und er ist jetzt allein und ja. Von wem ging denn heute die Initiative, die Hauptinitiative aus? Von ihm? Von dir? Am Anfang von ihm und dann glaube ich, ja, dann eigentlich von beiden, ja. Mhm. Wo ist es passiert? Bei ihm in der Wohnung? Ja. Du hast ihn einfach so besucht und dann ist es passiert? Er hat mich eingeladen und ja. Wir haben dann auch zusammen erst noch einen Kaffee getrunken und ja. Und du hast während des Sexes mit diesem Kumpel schon das schlechte Gewissen gehabt? Ja, ich bin auch selber gar nicht, ja. Du bist gar nicht gekommen? Nee. Warst du denn erregt? Hast du auch eine Erektion gehabt? Am Anfang ja, aber dann war es einfach, einfach nur weg und das Gewissen hat mich dann geplagt und ja. Jetzt hast du wahrscheinlich auch schon heute den ganzen Tag oder die letzten Stunden darüber gegrübelt. Wie konnte das kommen? Warum ist das geschehen? Hast du irgendeinen Anhaltspunkt, eine Idee? Kann ich jetzt eigentlich weniger sagen. Ich bin eigentlich früher in meiner Beziehung eigentlich immer betrogen und belogen worden und das habe ich mir eigentlich immer zum Vorsatz genommen, das magst du dann nicht oder das magst du selber nicht oder das passierte nicht, habe ich mir immer gedacht, aber ja, heute wenn es dann soweit war im ersten Moment, ja, war es ganz schön, aber dann, Hast du denn mit deinem Freund eine gute, befriedigende, schöne sexuelle Beziehung auch? Ja. Oder fehlt dir da was sexuell? Überhaupt nicht. Umso seltsamer eigentlich, ne? Es ist eigentlich ein Mensch, der total nett, lieb, treu, ehrlich ist und das, was ich eigentlich immer in meinem Leben gesucht habe. Du bist die ganzen 2 Jahre definitiv nicht fremdgegangen? Nein. Und er? Auch nicht. Glaubst du, würdest fast die Hand ins Feuer legen? Er auch nicht. Ja. Ja. René, da ist es vielleicht einfach irgendwie... irgendwie blöd über dich gekommen, aber auch nur so ein bisschen, ja gar nicht richtig. Wenn es über dich gekommen wäre, dann hättest du das ja auch mit Spaß mitgemacht, ne? Und hättest zumindest deine sexuelle Erregung gehabt. Und nicht mal die hattest du ja. Ja, wie schon gesagt, am Anfang war die sexuelle Erregung da und war auch, ja. Aber dann ist eigentlich alles so während des Aktes schon in mir zusammengefallen. Irgendwie war das, ja. Findest du denn diesen Kumpel, mit dem du das heute da gemacht hast, findest du den schon eigentlich attraktiv und sexuell schon anziehend auch? Ja. Das schon. Nun ist es ja beinahe rührend, wie sehr du dich grämst. Ja. Und wie fertig du bist, weil das nun passiert ist. Ja, weil ich weiß, dass es, ja. Das zeichnet dich ja sehr aus, dass du, manch einer hätte das jetzt irgendwie zur Seite weggesteckt und schwamm drüber und wir reden nicht mehr. So ein Mensch bin ich halt eigentlich dann auch nicht, ne? Ja, Ich sag mir halt immer, ich komme mit Ehrlichkeit besser durchs Leben. Also das belastet dich richtig stark, ne? So klingt das in der Stimme zumindest. Ja, das ist auch so, Wie würde denn dein Freund reagieren, wenn du ihm das beichten würdest? Tja, ich glaube, dass er Schluss machen wird. Bist du da ganz sicher? Ja, zu 90% auf jeden Fall, ja. Wie würdest du denn eure Beziehung charakterisieren und beschreiben? Wie ist die? Ja, irgendwie du. Ja, total harmonisch, ja. Wir können uns alles sagen, eigentlich. Eine große Liebesbeziehung. Ich frage nochmal, obwohl auch mein Freund wesentlich älter ist und, wie alt ist er? knapp an die 50. An die 50 und du bist 31. Mhm. Mhm. Ja. Also du würdest schon das Wort Liebe ganz hemmungslos benutzen. Das ist eine große Liebe zwischen euch beiden. Ja. So, dann sage ich jetzt, René, dass dein Freund dich nicht verlassen wird, wenn du ihm das beichtest. Wenn es eine große Liebe ist. Ich habe gerade überlegt, manchmal kann man ja so kleine Sachen vielleicht zur Seite schieben und wirklich das verschweigen, um den anderen vielleicht auch nicht zu verletzen. Also ich persönlich hätte dann ja, ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ja, und ich merke, dass du nicht so ein Typ bist und dass das vielleicht auch gar nicht gut ist. Ich glaube, dass es für alle Beteiligten gut wäre, wenn du ihm das ganz offen beichtest und gestehst, genauso wie du es mir hier gerade erzählt hast. Und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn dein Freund deshalb Schluss macht. Also dann, ich glaube es nicht. Wie du das jetzt beschrieben hast, er wird sauer sein, er wird verletzt sein, es ist vielleicht auch ein paar Tage Sendepause. Aber sowas kann man verzeihen, vor allen Dingen, wenn man von dem Gegenüber spürt, und das spürt man bei dir ja nun wirklich, dass es dir so leid tut und dass du da so ein Problem mit hast und dass das nicht wieder vorkommt. Ja. Im Moment stehe ich halt ein bisschen so, ich weiß auch nicht so, ja, ich fühle mich irgendwie ein wenig so, ja, richtig dreckig irgendwie. Ja, ja, ja. Und vielleicht ist wirklich die Lösung auch für dich, dass du bist, dass so ein kleiner Stein vom Herzen fällt, wenn du es ihm gesagt hast. Glaube ich wohl das Beste sein, ja. Ja, das musst du machen. Wenn das auch sehr schwer fällt. Aber wie gesagt, ich finde es wirklich sehr nett und sehr rührend von dir, dass dir das so weh tut, was du da selbst gemacht hast. Ja, und ich denke mir auch immer dann auch noch, heute gerade am fallenden Dienstag, ne? Am Weihnachten, ja, stimmt. Ja. Ja, das muss ich ja vielleicht nicht sagen, das war gerade heute, oder was war gestern. Kleine Lüge, ganz kleine Lüge kann ja nicht schaden. Am Valentinstag, das stimmt ja auch noch. Ja. Naja, das wollen wir mal nicht weiter vertiefen mit dem Valentinstag. Das ist ja eher als Quatsch. Das ist ja ein Tag der Blumenindustrie. Die wollen uns ja die Kohle aus der Tasche ziehen. Stimmt. Lieber René, beichte mal deiner großen Liebe, deinem Freund, was geschehen ist. Und ich, wie gesagt, ich prognostiziere mal, dass das schon gut geht. Ich hoffe sehr zumindest. Okay, danke. Alles Gute, René. Ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Ja, mach weiter so, ne? Ja, tschüss. Okay, tschüss. Jetzt habe ich hier Alex. Alex ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte eigentlich mal darüber reden. Du hast jetzt ziemlich oft in der letzten Zeit das Thema Selbstmord so im Gespräch gehabt. Gerade eben ja nur auch nochmal. Ne? Ja, und ich sag mal so, ich bin jemand, der auf der anderen Seite steht. Und ich wollte eigentlich mal darüber reden. Manche Leute sollten einfach nur mal darüber nachdenken. Auf der anderen Seite, wie meinst du das? Ja, pass auf. Bist du Gott, oder? Nein, pass auf. Ich bin Lokführer. Ach, ja, und ja, ja. Ich habe nun mittlerweile schon 3 Menschenleben mehr oder weniger auf dem Gewissen, ohne dass ich das wollte. Und ich wollte eigentlich nur mal darüber mit dir reden oder überhaupt auch mit den Zuhörern reden. 3-mal ist es bisher schon passiert? Ja. Also du bist bei der Deutschen Bahn? Ich war bei der Deutschen Bahn. Ich bin mittlerweile nicht mehr dabei. Bist du deshalb nicht mehr bei der Bahn wegen dieser Vorfälle? Auch. Das heißt, das hat dir schon sehr schwer zu schaffen gemacht. Ja. Erzähl doch mal, wie das überhaupt ist, was das für ein Gefühl ist. Du sitzt vorne in deinem Führerhaus. Ja. Und ich weiß nicht, wie weit in der Nacht beispielsweise. Ist das tags oder nachts passiert? Also mir ist einmal tagsüber passiert und zweimal nachts. Gut. Das heißt, du hattest auch Sichtkontakt. Du hast irgendwann einen Menschen gesehen auf der Schiene. Ja, also sagen wir mal so, die ersten beiden Unfälle sind mir nicht so, die habe ich eigentlich relativ gut weggesteckt. Nee, beschreib mir das mal, weil ich mir das nicht vorstellen kann und wie wir alle wahrscheinlich auch nicht. Ja. Du sitzt da oben und siehst einen Menschen und kannst ja nicht bremsen, zumindest nicht so schnell. Ja, man, sagen wir mal so, bremsen tut man schon relativ schnell, nur... Aber er steht ja nicht schnell, das ist ja das Ding. Ja, ehe das Ding steht, das dauert und hinterher fragt man sich dann permanent und immer wieder, hast du alles Mögliche getan, warum hast du nicht... eher gebremst oder so. Lagen die Leute still auf den Gleisen, liefen die auf den Gleisen rum? Beim ersten Mal, der ist auf die Schiene gesprungen und mir dann regelrecht entgegengerannt. Beim zweiten Mal weiß ich es nicht, weil da habe ich es nur unter der Lok knallen gehört. Das hört man, selbst in diesem Stahlkoloss hört man da einen Menschen. Ja, das hört man. Und beim dritten Mal dieses junge Mädchen ist von der Brücke gesprungen und genau in meiner Frontscheibe gelandet. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich weiß dann eigentlich gar nicht mehr so viel von diesem Unfall, weil ich dann auf der Lok bewusstlos geworden bin. Du hast noch die Notbremse noch eingeleitet und ja, was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich bin dann erst wieder später zu mir gekommen. Was heißt später? War da die Leiche schon weggeschafft oder hast du die sogar noch gesehen? Nein, die lag noch, also die ist durch die Frontscheibe durch, die lag da noch drinne, aber der Notarzt. Die lag sogar in deinem Führerhaus? Ja, der Notarzt war aber schon da. Also mein Schaffner, der hatte relativ schnell reagiert und hat die Hilfe herbeigerufen. Habt ihr eigentlich da Kontakt mit den Schaffnern? Können die in das Führerhaus gehen? Also das war so ein Zug, wo die Lokomotive hinten ist, wo du vorne diesen Steuerwagen hast, wo man also vom Wagen aus die Lokomotive steuert. Ach so. Und der Schaffner, der hat diesen Schlüssel, dass der vorne in die Führerkabine kommt. Und ich weiß nicht, wie so ein Steuerwagen aussieht, aber ist da auch so eine Beglasung? Genau, genau. Und durch dieses Glas ist diese Frau durchgeknallt, quasi dir auf dem Schoß oder neben dich? Oder? Ich hatte die Armlehne zu meinem Glück hoch, so hat mir der Notarzt das hinterher erzählt. Und wenn ich die Armlehne nicht hoch gehabt hätte, würde ich heute nicht mit dir reden, hat er zu mir gesagt. Weil die Frau auf dich geknallt wäre, oder? Die wäre mit voller Wucht auf mich geknallt. Ja, und ich wollte eigentlich mal mehr oder weniger darüber reden, was dann hinterher passiert ist. Erzähl mal. Später. Also, wie gesagt, ich habe mich dann von meinen Eltern oder von meinem Vater, ich habe nachts um zwei bei meinem Vater angerufen, dass er mich bitte aus dem Krankenhaus rausholen soll, weil ich einfach nur nach Hause wollte. Und das hat er dann auch gemacht. Ich meine, muss dazu sagen, mir ist das unten in Hessen passiert und meine Eltern wohnen in Thüringen. Er hat sich mitten in der Nacht, hat er sich ins Auto gesetzt, mich abgeholt. Ja, dann habe ich das 4 Tage zu Hause ausgehalten, bin dann irgendwann durchgedreht, mehr oder weniger, weil ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, das war wie ein Albtraum. Also die Bahn bietet für solche Fälle nicht ein direktes psychologisches Hilfsprogramm an. Das sind keine Psychologen, die sich sofort dann Es gibt bei der Eisenbahn sogenannte Notfallmanager. Die kommen zum Unfallort raus. Ja, die sind aber mehr oder weniger da. Die sollen die Lokführer betreuen. Ja gut, aber die sind ja nur ein paar Stunden dann da. Es geht ja um die Tage. Ja, die haben eine super tolle Ausbildung von 2 Tagen Psychologie. Also in meinem Fall war dem Notfallmanager es wichtiger, dass der Eisenbahnbetrieb wieder aufrecht steht, als dass irgendwie jemand interessiert hätte, wie es mir geht. Also die Frage, hinter der Frage steckte, es gibt also kein psychologisches Hilfsprogramm, welches die Bahn in solchen Fällen direkt einsetzt. Nein. Dass du direkt betreut wirst, am nächsten Tag quasi schon und vielleicht wäre das nicht. Das ist ja eigentlich auch skandalös, ne? Ich muss dazu sagen, mein damaliger Chef hatte sich dann bei meinen Eltern erkundigt. Er hat bei meinen Eltern angerufen, wie es mir geht und so weiter. Hat auch mit mir gesprochen, fand ich schon mal sehr gut. Aber das war Eigeninitiative von ihm. Aber ansonsten kam von der Bahn eben nur, ich kann zum Bahnarzt gehen, zum Bahnpsychologischen Dienst gehen, aber eben so alles in eigenen Ermessen, wenn du das willst. Ansonsten bleibst du halt so lange krank, wie du der Meinung bist, dass du das brauchst. Wie lange warst du krank? Ich war dann ein halbes Jahr lang. Bin ich nicht auf Arbeit gegangen. Ich war dann unter anderem bei meinen Freunden in England gewesen, wo ich eigentlich mich am besten erholt habe, mehr oder weniger. Weil diese Leute, sag ich mal so, einfach zugehört haben, was wichtig war. Alex, wenn die Wochen da so vergangen sind und du dir diese Personen vor Augen hältst, nehmen wir mal den letzten Fall, diese Frau, die da in dein Häuschen auch noch reingeknallt ist, die dich nicht nur belastet hat, dass du quasi sie getötet hast, sondern die hätte beinahe auch noch dein eigenes Leben zerstört. Kommt da nicht ein irrsinniger Hass auf diese Person auf? Am Anfang schon. Am Anfang war es einfach nur Wut. Einfach nur innere Wut, weil Lokomotivführer, sage ich mal so, wird man ja auch nicht einfach nur aus Spaß. Diesen Job erlernt man nicht einfach nur so. Man hängt da mit dem ganzen Herzen irgendwo schon drin. Ich möchte mal so sagen, jeder Lokomotivführer, egal wo er arbeitet, ist irgendwo ganz mit dem Herzen dabei. Wenn, ansonsten macht er das nicht länger als ein, zwei Jahre und dann ist er weg. Aber jeder, der es länger als zwei, drei Jahre macht, ist mit Herzen dabei. Und durch solche Sachen, also bei mir ist, sage ich mal, mein Traumberuf zerstört worden. Wie viele Jahre hast du als Lokomotivführer gearbeitet? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Wirklich, 11? Du bist ja jetzt erst 29. Ja, ich habe bei der in der DDR noch gelernt, bei der Reichsbahn, und mit 18 war ich schon Lokführer. Und du hast es gerade ja schon teilweise bejaht, diese Vorkommnisse, und ich würde dann auch mal sagen, die schlechte Betreuung von Seiten der Bahn haben dazu geführt, dass du den Job aufgegeben hast? Sagen wir mal so, ich habe dann, also das war jetzt vor 3 Jahren, also ziemlich genau vor 3 Jahren, ich habe dann, bin dann auch danach wieder gefahren, habe dann unter anderem auch die Dienststelle gewechselt, bin dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen, habe dann jetzt vor einem Jahr meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt, die mich eigentlich mehr oder weniger erst richtig aufgebaut hat, weil danach ist dann noch Folgendes passiert. Ich habe mich mit meinen Eltern verstritten, weil meine Eltern das überhaupt nicht verstanden haben, dass mich das heute noch beschäftigt, weil sie können sich nicht in die Lage reinversetzen und so weiter und so fort. Ich habe psychologische Therapien, die ich selber angefangen habe, abgebrochen, weil es für mich irgendwo kein Sinn mehr da war. Es war nichts. Der hat nur zugehört und ja, aber irgendwo eine Therapie war da nie da. Und Wie kam es dann, dass du dann weggegangen bist von der Bahn? Weil ich nebenbei auch noch einen anderen Job gelernt habe. Ich mache nebenbei noch Rettungsdienst. Ja, aber dann bist du auch wieder konfrontiert mit schweren Schicksalen. Ja, aber da hat man die Chance zu helfen. Ich verstehe. Da hat man auch die Chance, irgendwie was zu tun, wo man weiß, ich habe geholfen, ich habe was für den Menschen getan. Ich glaube, das, was du jetzt erzählt hast, macht nochmal deutlich, wie feige das ist, wenn man sich schon selbst töten will. Und da kann man ja sehr differenziert drüber denken, dass sicher Schicksale gibt, wo Menschen so weit gekommen sind, dass sie das machen müssen oder machen wollen. Dann sollen sie es auch für sich alleine machen, ne? Und nicht einen anderen Menschen auch noch mit reinziehen und belasten. Ja, aber weißt du, ich hab damals in England auch am Beachy Head gestanden. Beachy Head ist dafür bekannt, das ist an der Südküste so ein Felsklippen, wo sich im Jahr 40 Leute runterstürzen, so ungefähr. Ich habe auch dort gestanden und habe überlegt. Also irgendwann habe ich das mal meinem besten Freund in England erzählt, und er hat zu mir gemeint, weißt du, der größte Triumph, den du für dich selber gemacht hast, war der, dass du nicht gesprungen bist, dass du gesagt hast, ich mach weiter. Und das kann ich eigentlich nur jedem anderen raten. Einfach nochmal zu überlegen, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, weiterzumachen, irgendwo. Und man muss nur einfach die Augen aufmachen. Man darf sich nicht, darf nicht sagen, jetzt ist alles vorbei. Klar, es gibt immer wieder schlimme Situationen im Leben, aber es lohnt sich auch immer wieder weiterzumachen. Also Alex, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich glaube, das war eine sehr interessante Geschichte, das von der Warte aus mal so zu sehen und wirklich auch so erklärt zu bekommen. Viel Erfolg in dem wichtigen Job, den du jetzt ausübst, und alles Gute überhaupt. Jo, danke. Tschüss, Alex. Ich auch. Dankeschön. Tschüss. Thorsten. Ja, hallo Domian. Hallo Thorsten, 20 Jahre alt. Hallo Domian. Ja. Und zwar, ich werde sexuell belästigt. Von wem? Von meinem Arbeitskollegen. Wo arbeitest du? Ich bin Metzger. Also der Arbeitskollege ist auch ein Metzger, ein Fleischer? Das ist, ja. Ist es dein Chef? Nee, nicht mein Chef. Also ein normaler... Normaler Arbeitskollege. Bist du doch in der Lehre? Ja. Ja. Wie belästigt er dich sexuell? Er fasst mich an und sagt, er möchte an meinen Klamotten riechen. Ein Klamottenröhrchen? Ja. Wo fasst er dich an? Zwischen die Beine und am ganzen Körper eigentlich. Während der Arbeit? Ja. Und er möchte an deinen Klamotten riechen? Ja. Er sagte auch selber, dass er wohl auch schwul wäre. Und sagte, ob ich nicht meine Schuhe oder andere, ja, Anorak und so, auf Toilette verstecken könnte. Weil er daran riechen möchte. Das ist ja krass. Ja. Du sagst, deine Schuhe und deine Socken oder was ich? Ja, ja. Ich darf. Auf der Toilette verstecken, damit er daran schnüffeln kann. Und packt hier zwischen die Beine, während er Schnitzel schlägt, oder? Ja, so ungefähr. Aber der Chef ist aber dann im Moment nicht da, der ist dann halt auf Kundschaft. Wie viele Leute seid ihr denn da in der Firma oder in dem Geschäft? Fünf Mann. Fünf Mann. Fällt das denn keinem anderen auf? Also die haben im Moment nichts gesagt. Also da geht das seit einem Monat geht das. Wie reagierst du denn, wenn der so drauf ist und dich so belästigt? Ich habe ihm zwar schon gesagt, dass er damit aufhören sollte. Mhm. Hat er dann auch zwar die ersten zwei Tage gemacht, aber dann wieder dasselbe. Und ist das ja so, dass es permanent jeden Tag so abgeht? Ja. So sehr, dass du schon mit Unwillen und mit Widerwillen zur Arbeit gehst? Ja, also ich habe schon so gesagt, keine Lust dahin zu gehen. Mhm. Und normalerweise müsste ich mich auch wehren, nur das ist dann halt wieder ein anderes Problem. Warum? Weil ich vor mit 10 Jahren missbraucht worden bin. Du bist missbraucht worden? Ja. Von meinem Betreuer. Mit 10 Jahren. Welchen Betreuer? Wo warst du da? Da war ich in einem Ferienlager. Ja. Und das war mein Gruppenleiter. Mhm. Und der hat mich da missbraucht. Von wem war dieses Ferienlager organisiert? Von welcher Organisation? Von einer Kirche. Von einer Kirche? Ja. Einer katholischen, einer evangelischen? Katholischen. Und der Betreuer hat dich in diesem Ferienlager sexuell missbraucht? Ja. Mehrfach? Ja. Ging auch nachher noch zu Hause weiter. Während das Lager zu Ende war. Und wie lange zog sich das insgesamt hin? Wie viele Wochen oder Monate? Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Und es fing in diesem Ferienlager an? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 10. Und das ging bis 16. Und wie alt war der Betreuer? Der war 34. Als es anfing damals? Ja. 34. Was hat er mit dem 10-jährigen Jungen in dem Ferienlager gemacht? Oder was musste der 10-jährige Junge mit ihm machen? Das war ich ja. Ja, ich weiß das. Also alles. Also von Anual bis andere Sachen. Anfassen. Mhm. Und Anna. Mhm. Aber da, ich war nicht alleine. Wie, du warst nicht? Es gab noch andere Jungs, die auch getroffen waren. Andere, ja. Die, mit denen er das auch gemacht hat? Ja. Und hat er das mit denen auch noch jahrelang gemacht hinterher? Ja. Also nur ich war also jetzt der Längste. Und wie kam es dazu? Bist du denn zu ihm nach Hause gegangen? Oder wo passierte das denn später? Später, und zwar machte er so ein Nachtreffen. Mhm. Und da hatte er bei uns dort angerufen und sagte, ja, da kommen noch mehr, komm mal vorbei, das ist ein Nachtreffen. Mhm. Dann sind wir da hingegangen und haben auch ganz normal dann darüber geredet, über das Lager. Und dann gingen die anderen also nach Hause und ich war dann halt der Letzte, der noch da war. Gut, das war dann das eine Mal, aber wie du sagst, das hat sich ja über 6 Jahre hingezogen. Ja. Warum bist du immer wieder zu ihm gegangen? Ich weiß es selber nicht. Also ich habe mich selber nicht getraut, was zu meinen Eltern zu sagen. Mhm. Und das war wie eine Art Anziehungskraft. Mhm. Also es ist immer dann bei ihm zu Hause passiert? Ja. Du bist da immer hingegangen und du musstest sexuell mit ihm verkehren und dann bist du nach Hause gegangen. Und das ist mit den anderen Jungs auch passiert. Er hat zu mir zwar immer gesagt, ich wäre der Einzige, mhm. aber jetzt nachher hat sich, weil das geht auch jetzt vor Gericht und alles, und ich habe auch extra so einen Anwalt dafür. Ah, das ist vor Gericht. Das läuft, läuft das, ist es schon gelaufen oder läuft es immer, läuft das noch? Er hat alles zugegeben, er hat alles geständigt und jetzt läuft das vor Gericht. Also der Prozess ist momentan noch im Gange? Ja. Ja. Wer hat ihn denn dann letztendlich angezeigt? Ja, wir haben ihn erstmal angezeigt. Wer ist wir? Meine Eltern. Du hast dich dann irgendwann deinen Eltern doch offenbart? Ja, nachher. Ja. Weil das haben sie wohl gemerkt, dass mit mir wohl was nicht stimmte, weil ich habe auch geweint und alles. Was hast du? Geweint. Geweint, mhm. Und er sagt, und dann sagten sie selber, irgendwas stimmt mit dir nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich das halt dann so erzählt. Mhm. Sag mal, Thorsten, in diesen 6 Jahren, das ist ja eine verdammt lange Zeit, wie viel Mal im Monat oder gar in der Woche ist denn das passiert? In der Woche, zweimal. Zweimal über 6 Jahre? Ja. Du musst doch wahrscheinlich nur noch kotzen, wenn du den siehst, ne? Ja, also ich will ihn auch nicht mehr sehen. Also der ist auch nicht mehr hier. Der ist auch in Therapie, genauso wie ich bin. Der ist in Therapie? Ja. Der ist nicht im Knast, der ist also, nicht in U-Haft. Muss er noch. Also der ist erstmal in so einer Anstalt. Mhm. Und ich gehe auch jetzt wöchentlich zweimal zur Therapie. Mhm. Diese anderen Jungs, wie viele Jungs hat er denn noch missbraucht? Noch 6 andere. 6 andere. Jüngere und so in meinem Alter. Kanntest du die damals während der 6 Jahre, wer das war? Ich kenne die privat, also ein paar Jungs und ein paar kenne ich nicht. Ja, nicht mal. Ja, wusstest du das damals, dass er das mit denen genauso macht wie mit dir? Nein. Ich dachte zu mir immer, ich wäre der Einzige. Und wie ist das jetzt aufgeflogen, dass die anderen sich jetzt auch geäußert haben durch eure Initiative, durch eure Anzeige? Das stand in dem Bericht drin, den ich vom Eimer gekriegt habe, dass das noch mehrere Jungs waren. Achso, aber du weißt gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Nein, wie das genau war, das weiß ich nicht. Das heißt, bei der wenn es eine Gerichtsverhandlung gibt, wird er auftauchen und du musst aussagen. Ja. Wie wird das sein für dich? Schlimm, weil ich denen in die Augen gucken muss. Wenn man 6 Jahre so ein Martyrium durchgemacht hat, hat man selbst, du bist ein junger Mann von 20 Jahren, hast du selbst überhaupt irgendeine Lust an Sexualität? Mit Männern überhaupt nicht, nein. Nee, das ist mir schon klar, aber überhaupt so? Ja. Das schon? Ansonsten so, ja. Ja. Hast du eine Freundin schon gehabt oder hast du eine? Ja, habe ich eine. Und das funktioniert sexuell? Mhm. Also das ist ja eine ganz komplizierte Geschichte. Einmal die Sache mit dem Kumpel und dem ja. Und dann dieser große Hintergrund. Das ist ja bei dir jetzt noch eine ganz besonders sensible Sache, dass dich jemand jetzt sexuell da belästigt. Und das ging ja auch nur bis 16. Ich denke mal, dass der wohl gemerkt hat, ich werde jetzt 18, lassen wir dann lieber die Finger davon weg. Jetzt lass uns doch nochmal auf den Kollegen kommen, wie du dich da verhalten sollst. Wieso trittst du bei dem gegenüber nicht forscher auf, indem du sagst, wenn das noch einmal passiert, sage ich es dem Chef? Ich kann mich nicht wehren. Also das war jetzt lachhaft, also ich kann mich auch gegen Kleineren nicht wehren. Nicht. Du traust dich nicht? Nein, ich traue mich nicht. Und wenn du alleine mit dem Chef mal sprechen würdest? Ja, also ich habe wenn daran gedacht, vielleicht, dass er dann ganz weggehen sollte. Dass er vielleicht dann rausgeschmissen wird oder so. Dass er rausgeschmissen wird? Ja. Ja, dann wird er rausgeschmissen. Er soll die Finger von dir lassen, verdammt nochmal. Ja. Was ist denn das für eine Art und Weise? Und wenn du aufgrund auch jetzt deiner Vergangenheit mit ihm nicht hart ins Gericht gehen kannst, kann jeder verstehen, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn du direkt zum Chef gehst und dem Chef das sagst. Oder wenn du das deinem Chef nicht selbst sagen kannst, dann sollst deine Eltern sollen es dem Chef sagen. Ja, einfach dann mal an dem Chef sagen. Bitte? Einfach dann dem Chef sagen. Ja, aber absolut, absolut. Da gibt's aber gar nichts zu reden. Ja. Ich sage jetzt nochmal, diese Geschichte mit dem Kollegen, wie viele Wochen läuft das? Das läuft seit einem Monat. Seit einem Monat, das reicht dann ja auch. Das reicht aus, ja. Ja, es reicht absolut aus. Und du hast so viel Scheiße erlebt, was diese Thematik angeht, das musst du dir da an deiner Lehrstelle nur wirklich nicht antun, Thorsten. Ja, ich habe ihm das auch schon gesagt, nur er will das nicht begreifen. Ja, dann wollen wir jetzt dafür sorgen, dass er es begreift, indem du das dem Chef nämlich sagst. Ja. Hast du deinen Eltern davon erzählt auch? Ja. Was wissen da Bescheid. Was sagen die dazu? Also ich würde das auch sagen, weil ich will auch jetzt nicht dann einfach dann zu Hause bleiben, weil ich will ja nicht meine Stelle verlieren. Na klar, natürlich nicht. Du darfst nicht da den Rückzieher machen. Mhm. Also er ist nicht in der Lehre, er ist schon aus... Der ist Geselle, ja. Der ist schon Geselle. Also ich bin der einzige Auszubildende da. Gibt es denn andere Männer, mit denen er das auch irgendwie versucht oder macht? Ist dir da was aufgefallen? Nein. Das nicht? Das du, nicht aufgefallen, nein. Weil du der Jüngste bist wahrscheinlich und das turnt ihn am meisten an. Was wollen meine Eltern sagen? Vielleicht merken die das, weil ich nichts sag oder weil ich mich zurückziehe. Vielleicht merken die das dann und machen das deswegen. Thorsten, sag es deinem Chef. Sag es ihm sofort morgen. Wenn du eine Gelegenheit hast, bitte ihn um ein Gespräch und sag es ihm. Ja, ich kann auf den halt keine Rücksicht nehmen. Nein. Nur wenn er rausgeschmissen wird. Ja, dann wird er rausgeschmissen. Das ist, dann wäre ich jetzt auch vollkommen rücksichtslos. Der nimmt auf dich auch und deine Gefühle auch keine Rücksicht. Ja. Mein Lieber, du bist aber in psychologischer Betreuung, was die andere Geschichte angeht, ja. Ich komme jetzt auch noch in Kur, deswegen. Ja. Und gucken, ob das dann besser wird. Also, dann hoffe ich für dich von Herzen einmal, dass du die Sache bei der Arbeitsstelle geregelt kriegst. Ja. Und dass auch auf der anderen Ebene, dass diese Therapie und die Behandlung, dass die erfolgreich sind. Und dass du diese schreckliche Zeit vielleicht irgendwann mal so einigermaßen ad acta legen kannst. Weil ich habe auch schon Bauchschmerzen und alles. Ja. Schon über mehrere Jahre. Thorsten, wir müssen leider Schluss machen. Ich wünsche dir alles Gute. Könnte ich mir auch zuvor haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse, ne? Okay. Tschüss. Danke. In der Technik, Leo Scholten. Und morgen heißt unser Thema am eigenen Shop herausgezogen. Habt ihr das schon mal? 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, ciao und bye bye. Bis morgen.